Fish. Fish. Dispy music. Turn it up. Ketten auf meinem Body, Husten, Saft im Styropor. Das Rap-Game ist ne Bitch, Wigger, und ich ficke diese Whore. Smoken Blunt, sippen Lean, aus der Plastikflasche pumpt ich voll mit Blei, Bitch, so wie eine Luftmatratze. Und ich hustle, denn ich brauche Geld für neue Jordans. Trinke Bombay Saphir, auch schon morgens. Für meine Squad ist jeder Tag ein Highlight. Highlight. Weil der Wigger immer high bleibt. Ketten auf mir drauf, ich bin so icy. Ketten auf mir drauf, ich bin so icy. Icy. Ketten auf mir drauf, ich bin so icy. Icy. Ketten auf mir drauf, ich bin so icy. Ketten auf mir drauf, ich bin so icy. Icy. Ketten auf mir drauf, ich bin so icy. Icy. Ketten auf mir drauf, ich bin so icy. Ketten auf mir drauf, ich bin so icy. Octavis Badel, Mali Kapsel, wir haben alles hier. Ich habe viele Bitches, doch ich bin kein Kavalier. Na, ich hab Kaviar, den Lifestyle, den die Sluts lieben. Ich fick deine Schwester und danach muss ich sie abschießen. Denn ich bin ein Player, Wigger, du bist nur ein schwuler Streber. Turn it up zum Limit, denn ich habe wieder Juice und Ester. Check das aus, ich sipp den Bombenbaser 4 Gin. Guck, wie ich dich in Beton betonier drin. So ein nices Feeling habe ich dann hinterher. Ich schieß dir in den Penis und dann kriegst du keine Kinder mehr. Yeah, ich bin sick wie ein Dude in einem Krankenhaus und hab Bitches auf dem Schoß, doch ich bin nicht Santa Claus. Ketten auf mir drauf, ich bin so icy. Icy. Ketten auf mir drauf, ich bin so icy. Icy. Ketten auf mir drauf, ich bin so icy. Icy. Ketten auf mir drauf, ich bin so icy. Icy. Ketten auf mir drauf, ich bin so icy. Ketten auf mir drauf, ich bin so icy. Ketten auf mir drauf, ich bin so icy. Activist im Double Cup, Diamonds auf den Chains drauf. Diese Motherfucker, guck dir zu, wie ich das Haze rauch. DXM, Activist, importiert aus Polen. Ich hab einen Bentley, doch ich hab ihn nicht gestohlen. 1 Million Geruch, trag ich drauf auf meiner Lederjacke. Keine 9 Bitches mehr, Homes, weil ich schon jede hatte. Tabak drinnen, Weinblättern, Zigarren aus Kuba. Ich gette das Mula und das auch ohne Jura, du Schwuler. Motherfucker, guck dir diese Boys an, guck dir diesen Royce an. Wir übernehmen Deutschland, Moe und Chardon, Jackie, Captain drin im Eisfach. Geld wie Larry Bird, Homie, nein, ich hab es dreifach. Die Ketten sind kein Fake, Mann, und sie sind auch nicht vergoldet. Ich kann es mir leisten, durch meinen Erfolg-Kit. Honduras, kubanische oder Nicaraguas. Du bist ein Versager, Lümmel, wenn du kein Ferrari hast. Ketten auf mir drauf, ich bin so icy. Ketten auf mir drauf, ich bin so icy. Ketten auf mir drauf, ich bin so icy. Ketten auf mir drauf, ich bin so icy.